Experten aus 25 Ländern wurde an der Grenze erneut von Bewaffneten gestoppt, sagte ein westlicher Diplomat in Wien. Die Gruppe war bereits an zwei anderen Kontrollpunkten abgewiesen worden. Die Experten sollen überprüfen, ob Russland tatsächlich tausende Soldaten auf die Krim geschickt hat. Der Europawahlkampf geht in seine heiße Phase. Jetzt haben auch die konservativen Parteien ihren Spitzenkandidaten für die Wahl im Mai gekürt. Der Luxemburger Jean-Claude Juncker bekam in Dublin eine breite Mehrheit der Stimmen. Für die Sozialdemokraten geht der deutsche SPD-Politiker Martin Schulz ins Rennen. Auch er will Kommissionspräsident der EU werden. Die Bundesregierung warnt vor einer Sicherheitslücke bei Banken und Sparkassen. In einem Monat stellt Microsoft keine Updates mehr bereit für sein Betriebssystem Windows XP. Mit dem System sind jedoch zehntausende Geldautomaten ausgerüstet. Die Regierung warnt daher vor Hackerangriffen. Die Banken beruhigen und verweisen auf ihre Sicherheitsmaßnahmen. Deutschlands Straßen sind so voll wie noch nie. Wie das Kraftfahrtbundesamt mitteilte, gibt es einen Fahrzeugrekord. 61,5 Millionen Autos, Lkw und andere Fahrzeuge waren Anfang des Jahres registriert. Das sind 700.000 Fahrzeuge mehr als noch im Jahr davor. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Aqua Römer. Dem erfrischenden Mineralwasser mit dem großen Calciumdepot. Reich an Calcium, gut für den Körper. Aqua Römer. Tag für Tag. Mehr vom Leben. 3 nach 7, hallo Autofahrer. Auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel. In Höhe der Ausfahrt Rastatt Nord. Behinderungen und Stau nach einem Unfall. A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt. Zwischen Karlsruhe Nord und Gronau 6 Kilometer Stau. Und dann ein Stück weiter zwischen Heidelberg, Schwetzingen und Dossenheim 3 Kilometer stockend. Geblitzt wird Kehl-Goldscheuer in der Hauptstraße gegenüber vom Möbelgeschäft mit der Laserpistole. Auf der B36 zwischen Bietigheim und Durmersheim beidseitig. Und Freiburg stadtauswärts nach dem Kappler Tunnel. Hitradio Ohr! Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Hören Sie und sprechen Sie nach. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Audio server online. Mounting drive 1. Drive 2. Available disk space. 33.14 GB. That's excellent. Audio engine loading. Restoring tracks and inserts. Locating files. Registering with DAE. Session load complete. Audio engine settings restored. Plugins inserted. All data, hard and software checks complete. This sounds perfect. On with the show. Let's do it. Give it to me. Here we go. Are you ready? Ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen. Please make sure your seats and table trays are in their upright position. 5, 4... Thunderbirds are go. Hey Leute, was gibt's? Wo bleibt die Titelmusik? Schaut das Radio an, Charlie ist dran. the hits you want to hear. Backstage. It's on your tongue. The hits, the hits, the hits, the hits. Playing all the hits. Infamous Radio. Fantasy Sound Entertainment. It's new. dog, you don't know what we fucking with. Got my other bitch, fucking with my other bitch. Fucking all night, nigga, we ain't selling bitch. Nigga, Sam too dope, I ain't selling it. Rock fresher than the motherfucking peppermint. Go let him in, last can't kill a shit. Young money, yeah, we getting rich. It's grandma on my dick. Girl, you know what it is. Backseat bitch, back city bitch. Backseat bitch, back city bitch. Backseat bitch, back city bitch. Ein paar Tipps für den nächsten Einkauf. Werbung. Ach so. Verstehe, so läuft das also. Hä? Ein klarer Fall für die Werbung. Seit wann machen wir Werbung? Ich glaube, es geht los. Und ob es losgeht. Tolle Werbung. Wie wenig doch 1% ist. Zum Beispiel ein Zementsack. 1% davon wiegt so viel wie ein Mettbrötchen. Oder ein Presslufthammer. 1% davon ist wie ein Hämmerchen. Oder meine Schwiegermutter. 1% von der. Auch da wären wir ja wieder beim Zementsack. 1% sind erstaunlich wenig. Wie bei den Citroën Business Days. Da leasen Gewerbetreibende viele Nutzfahrzeuge für nur 1% der UVP. Inklusive Wartung, Verschleiß und Garantie. Bei teilnehmenden Citroën-Partnern. Citroën. Kreativtechnologie. Offenburg. 12 Points. Wir wollen unser Ortenauer Stimmwunder Madeline Schuno beim Eurovision Song Contest in Dänemark sehen. Hitradio Ohr lädt euch ein ins Forum Cinema. Am 13. März zum Vorentscheid. Madeline Schuno, unser Star für Kopenhagen. Los geht's um 19.45 Uhr. Der Eintritt ist frei. Hol dir ab 3. März dein kostenloses Event-Ticket im Funkhaus Ortenau. Karten nur, solange der Vorrat reicht. Nice, nice, baby. Ab sofort findest du das neue Subculture-Magazin an über 500 Auslagestellen in Südbaden. Massig Party-News, Fotos, Interviews, Verlosungen, Gossip and Stuff. Check www.subculture.de. Oh, Manfred, dein Bett quietscht. Was? Das kann nicht sein. Ach, bei deinem Freund Günther quietscht nichts. Was? Ja, der hat sein Bett und seine Matratze von Hukla. Wir haben Matratzen und Boxspringbetten. Was reinkommt, ist ihre Sache. Mehr Infos unter www.hukla-matratzen.eu. Sie suchen eine neue Herausforderung? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Denn wir suchen ab sofort eine Augenoptikerin oder einen Augenoptiker in Teil- oder Vollzeit. Bewerben Sie sich jetzt bei Augenoptik Kreuzpaintner in La. Jetzt durchstarten zu guten Schulnoten mit skoyo.de, Deutschlands Nummer 1 Lernplattform. Mathe, Deutsch, Englisch für die 1. bis 7. Klasse mit garantiertem Lernerfolg. skoyo.de, lernen wie ich es will. Manchmal brauche ich einfach was anderes. Etwas, was ich vorher noch nicht hatte. Das kann dann gerne mal rot sein, blond, schwarz oder auch exotisch. Und deshalb empfehle ich allen, die mal was anderes wollen, den FKK-Club Lancelot. Der beste Erotik-Club der Region. In Offenburg-Elgersweier Industriestraße. fkk-lancelot.com. FKK-Club Lancelot. Vin filles sexy t'attendent tous les jours au Club Lancelot Offenbourg, zone industrielle Elgersweier, sur internet fkk-lancelot.com. Netto-Marken-Discount präsentiert die Samstagskracher. Nur morgen mit American-Style-Cheeseburger oder Hotdogs. Der Zweierpack für nur je 1,11 Euro. Und Fanta Zero mit Zumix Zero oder Sprite Zero. 6 x 1,25 Liter für nur 3,33 Euro plus Pfand. Einfach besser. Netto. Einfach besser. Festhalten, jetzt geht's nach unten. Wenn es uns nur nicht wehtun würde. Showtime. Komm schon, Mann, das ist meine neue Lieblingssendung. Waking up. Are you ready to party? Here comes Night's Entertainment. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. But I've been forgotten, I Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? I'm only happy when really happy when it rains. I feel good when things are going wrong. I only listen to the sad, sad songs. I'm only happy when it rains. Whatever it is, it feels like it's laughing at me through the glass of a two-sided mirror. Whatever it is, it's just sitting there laughing at me. And I just ja, mit der Freitag. Hallo, Nachtschwärmer. Ja, willkommen, also einige neue Songs dabei. Macht viel Spaß! Fühlen Sie sich manchmal dünnhäutig, rastlos, unwohl, traurig, normal oder total nüchtern? Macht euch bereit für Dates mit Charlie. Wer ist Charlie? Der da drin liegt. Die Natur schlägt zurück. Haltet euch fest! Master Blaster. So, Nachtschwärmer, habt ihr schon das Konfetti aus euren Kleidern geschüttelt? Ja, ich hoffe doch. Ja, das erste Wochenende nach der Fastnet. Maximum Productions, it's what the people want to hear. Who the fuck are you? Schluss mit dem Winterschlaf. Jetzt geht's rund! It might seem crazy what I'm about to say. Kommandozentrale. Bitte identifizieren Sie sich. Hey, voilà. Hier ist das Amt für ausgelassene Lebensfreude. Das Beste kommt doch noch. Ich denke immer nur an das eine. Was ist das für ein Sender? Wow, und das Wochenende ist noch nicht mal um. Boah, der Burner! Echt jetzt? Einfach nur dran. Spezial. Und was mich wundert, mein Peiniger ist noch gar nicht da. Oh, Glückesgeschick. Die doofe Witze-Ecke. Gut, da wollen wir mal schauen. Warum täuschen einige Frauen den Orgasmus vor? Weil sie denken, dass das die Männer interessiert. Ja. Oh, das fängt ja schon wieder gut an. Ne? Oder hier, warum nimmt eine Blondine zum Vorstellungsgespräch eine Matratze mit? Ja, es hieß, man solle die Unterlagen mitbringen. Ja! So gut war mir auch. Alles klar, das war die doofe Witze-Ecke. Da-da-da-dam, ja. Du, das reicht. Das ist eine Zumutung. Sofort aufhören. Schaltet ruhig auf einen anderen Sender. Maul halten. Alle mal herhören. Die Sendung eskaliert. Jetzt ist der Bart ab. Was für ein Albtraum. We're growing on love. Oh, komm. Da habe ich wieder jede Menge spezielle Remix und Mashups. Hier zum Beispiel bei uns und Selena Gomez. Na, gerade haben wir noch drüber gesprochen und schon Geist, der hier rumhaut. Er ist wieder da. Schluss mit dem bedeutungslosen Weibertratsch. Erzähl ihn von der Legende Al Bundy. Erzähl ihn was von E.C.K. Oh. Ein cooler Kerl. Ein cooler Kerl. E.C.K., ein cooler Kerl. Oh, Al. Eine Katastrophe mit dir. Mein Name ist Al Bundy. Ja, wissen wir. Begrüß mal die Leute. Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Naja, gut. Jetzt machst du Werbung für mich. Komm auf. Es tut mir leid. Sie ist die Nymphomanin. Nein, das ist deine Frau. Du sollst mich für mich Werbung machen jetzt. Charlie, 5000. Dankeschön, Al. Schneid euch an, Leute. Hitradio. How do you do, ladies and gentlemen? Ladies and gentlemen. Das ist ja wirklich total abgefahren. Das kann man wohl sagen. Abgefahren. Nimmt man zwar Nachtschwärmer, Dr. Alban. Und im Hintergrund Genesis mit I Can Dance. Collins, genau. Hört mit dem Wahnsinn auf. Wir sind gleich zurück. Und aus. Nach der Werbung geht's weiter. Der Wahnsinn! So viel Loft gab's noch nie! Der Loft Club in Lahr. Grand Opening nach einzigartigem Umbau. Mit einer Party der Superlative. Auf zwei Floors am 7. März. Unter anderem mit DJ Boulevard Boo, DJ Horny und dem sensationellen Stargast Serrani. Jetzt am 7. März das Grand Opening im Loft Club La, Tullerstraße 13. Da, wo andere aufhören, fangen wir an. Alois Bieler, Ihre Praxis für Laserzahnheilkunde in La. Mit unserer neuesten Lasertherapie behandeln wir Ihre Zähne auf modernste Art bis in die Tiefe und sorgen mit unserer Laserfrischzellenkur für ein gesundes Zahnfleisch. Zahnarztpraxisbieler.de. Die Welt verändert sich und mit ihr Strukturen. Technik entwickelt sich stetig weiter. Immer verlässlich ist der hervorragende Service der S&G Automobil AG zum Festpreis. Mercedes-Benz, mein Service. Vertrauen Sie bei Wartung, Reparatur, Unfall oder Glasschaden unseren Fachleuten. Gerne holen wir Ihr Fahrzeug auch ab und sorgen für Ihre Mobilität. S&G, Ihr Mercedes-Benz-Partner in Offenburg, Aachen, Kehl und Wolfach. Sie fahren gut mit S&G. www.sug.de. Kleide ich mich praktisch oder hipster? Bin ich vernünftig oder Künstler? Bin ich Spät- oder Frühaufsteher, Laptop-Junkie, Bücherleser, voll verpeilt, Megaspießer, Veggie- oder Fleischgenießer? Reicht mir zufrieden sein oder will ich immer das Beste? Will ich gerade einfach Spaß oder will ich was Festes? Will ich reich sein und beliebt oder glücklich und gesund? Bin ich eher so ein Katzentyp oder will ich einen Hund? Es gibt so viele Entscheidungen, die ich noch treffen muss. Eine habe ich schon getroffen. Ich bin nicht Raucherin. Starte jetzt in ein rauchfreies Leben. Alle Infos unter rauchfrei-info.de. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. BZGA. Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex-Club in Aachen. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex-Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von TriAG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Jetzt heißt es Angriff, Angriff auf den Zeitschriftenhandel in der Region. Denn dort gibt es den neuen Halbzeitkicker der Ortenau. Einfach näher dran an den Spitzenvereinen in der Ortenau. Von der Oberliga bis in die Kreisklasse B. Exklusiv im neuen Kicker. Interview mit Nationalspielerin Melanie Leupolz. Wir stellen vor, die Top-Torjäger der Region durch alle Ligen. Wer wird am 21. Juni auf dem Offenburger Marktplatz geehrt? Und vieles mehr. Der neue Kicker der Ortenau. Erhältlich ab dem 10. März bei Ihrem Zeitschriftenhändler, den Geschäftsstellen der Mittelbadischen Presse oder allen Fußballvereinen in der Ortenau. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Heute ist Freitag. Und Freitag ist Codex-Tag. Und heute ist wieder was ganz Besonderes. Codex sagt Danke für 12.000 Facebook-Fans. Alle unsere Fans, also vom Codex, bekommen heute 20 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Man muss nur den Gutschein auf der Facebook-Seite downloaden. Den downloaden und ausdrucken, denke ich mal. Facebook/codex.club, da findet ihr den. Heute Freitag. Connection complete. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag, Hip-Hop Saturday. Hip-Hop Saturday. Yeah. Im großen Club. Im kleinen Club Rock Pop 90er, 80er Deutsch. Und im Smokers Tower Deep House bis Minimal. Da gibt es eine Bottle-Aktion. Das ist morgen, Samstag, 8. März. Hip Hop Saturday. Und nicht vergessen, kommenden Freitag ist die nächste Single Party. Mehr Infos unter codex-club.de. Wow, wow, wow, wow. Jeden Tag freue ich mich so drauf, denn durch

das Leben. 100%. Alle, die sich noch zugeschaltet haben, willkommen. Hallo, hallo. iRadio. iRadio. Ripping the ones and twos with the hottest new joint. Your agenda is never sound. The journey starts here on power. Hey, fly boss, walk jam, nitty gritty. You're listening to the boys from the big bad city. This is Jam High. Friends, tell me I am crazy. That I'm wasting time with you. You'll never be mine. That's not the way I see. Whenever you're with me, ooh. People always talk about reputation. I don't care about your other girls, just be good to me, ooh. Friends are always telling me you're a user. Avicii und Beats International aus den 80ern. Kurz vor 20 Uhr. Jawohl. Servus! Heute Abend bombt die Stimmung. Schneller, spannender, gnadenlos. Geht voll ab. I don't want no. den Freitagabend. Freitag. Das Wochenende. Nichts für schwache Nerven. Time to be crazy. Wieder mit dem Schuhverkäufer gestritten hier. Er ist wieder voll im alten Takt. Hab wieder ein paar Bier Sixpacks reingezogen. Und da wollte ich ihn jetzt rauswerfen. Das ist doch wohl ein Scherz. Ja doch, echt? Was ab? Das mache ich mal irgendwann. Wieder schön ein paar Reggae-Klänge zu hören. Ha? Und hier in diesem Spezialmeshup drin. Mein Flo Rida am LFMAO. Genau. Da haben wir kurz zwei Radarmeldungen. Blitzer, Hitradio, Spezial. Kehl Goldscheuer, Hauptstraße gegenüber Möbelgeschäft, Laserpistole. Und gerade eben reingekommen, vielen Dank an den Christian, B3, 70er-Zone zwischen Baden-Baden und Sandweier, auf beiden Seiten. Schule. Tagträume. Neugierde. Tatendrang. Zoff zu Hause. Bei Liebeskummer. Wer viel um die Ohren hat, hört am besten uns. I'm yearning for a situation, hypnotized by your temptation. If you need someone to talk to, and there is no one you can walk to, give me a call and I'll be there for you. I wanna care. We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita. With lights and music on. Our love is made in the Dolce Vita. Nobody else than you. Das war damals der Knaller. Ryan Perry's Dolce Vita. Ah, jetzt haben wir noch ein paar Veranstaltungshinweise. La aus Jamaika nach La Dance All-Star. Serrani kommt heute zum Grand Opening in den Loft Club. Dazu legen DJ Bolivar Boo und DJ Horny auf. Start um 22 Uhr. Offenburg Elgersweier. Im Bergwerk ist die Orbitz Party heute. Egal ob Drinks, Speisen oder Eintritt, mit Orbitz spart ihr bares Geld. Los geht's um 21 Uhr. Schütterwald, die Kulturkneipe Pfiffedeckel, feiert ihr 10-jähriges Jubiläum. Von Heino bis Jimi Hendrix gibt's da alles. Heute ab 19:30 Uhr. Dann die Voranzeige für kommende Woche, 15. Samstag, 15. März. Die Fete in Offenburg-Weiher. Tom und Andy, /Events und so weiter. missed here and there and everywhere. I feel alone, but I just don't care. Girl, why do you treat me wrong? Girl, why does the pain go on? The time has come to tell the truth. I got to know who's the one you choose. At first, I didn't like the guy, but I don't care, cause I'm saying goodbye. You call it new, I call it old. I feel that I am sold. Alles Spezial, da kannst du dich noch erinnern. Kano. Ja. Al, was gibt's wieder? Ich habe drei gute Songs hintereinander im Oldie-Sender gehört. Das Beste war, eine alte Vettel im Laden hat rumgeschrien. Dann ging sie raus und fiel voll auf den Arsch. Ja, und deine Chefin hat gesagt, dass du bald rausfliegst. Dass du bald rausfliegst, ja. Ach so, ein Scheiß sagt die? Ja, aber mit Recht natürlich. Naja, du bist ja immer noch bei mir, ha? Weiß noch nicht, alles zu spät, ja? In dieser Charlie 2000-Show bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein. Und gleich kommen wir zu unserer Werbung. Hallo, Frontscheibe. Hey Stein, was machst du denn hier? Nur, ich dachte, ich komme auf den Sprung vorbei. Cool, schlag ein. Schlechter Scherz für eine hochwertige Reparatur. Jetzt Steinschlagschäden kostenlos reparieren lassen, wenn von Ihrer Kaskoversicherung abgedeckt. Bei Ihrem Volkswagen-Partner Autohaus Schillinger in Offenburg-Albersbösch. Ich will das pure Leben, den puren Style und die pure Mode. Purpur eben. Entdecken auch Sie die außergewöhnlichen Modeideen in der Purpur Mode Lounge in Aachen. Egal ob lässig, sportlich oder elegant, mit der Mode von Purpur liegt Sie immer richtig. Purpur Mode Lounge in Aachen. Abbrucharbeiten, Containerdienst, Recycling, Gartenabfälle, Bauschutt, Altholz, Erdaushub. Hier gibt es einen für alles. Schwarz Umweltschutz und Containerdienst in Rentchen. Ihr zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb für Privat- und Gewerbe. Schwarz Recycling in Rentchen. Die mit den grünen LKWs. Mehr unter schwarzrecycling.de. Sie haben eine neue Nachricht. Was will denn meine Mutter schon wieder? Hallo, mein Sohn. Ich habe mir ein Digitalradio gekauft. Keine Sorge, du brauchst nichts anzuschließen. Stecker in die Steckdose und fertig. Kinderleicht. Alles in bester Qualität. Hör mal. Tschüssi und Grüße an die Kinder. Digitalradio. Zeit für was Neues. Alle Infos dazu unter digitalradio.de. Digitalradio. Ich will es einfach. Werden Sie selbst Reporter. Knipsen und App damit zu Hitradio Ohr. Einfach Foto machen und 50 Orbits kassiere. Etwas Tolles gesehen oder gehört? Jetzt die Hitradio Ohr App kostenlos runterladen und gleich Hitradio Ohr Reporter werden. Und ich sag verrückten Ortenauer Skihasen machen wieder Tirol unsicher. Vom 4. bis zum 6. April. Das große Hitradio-Ohr-Pisten-Gaudi-Saison-Closing in Galtür. Volles Programm mit Wilde Engel live auf der Vollbrunnalm. Adrenalin pur beim Huckler Matratzen-Downhill. Weinprobe in der Gondel. Heiße Après-Ski-Partys, tolles Panorama und 40 Kilometer Pisten warten auf uns. Das Pisten-Gaudi-Saison-Closing vom 4. bis 6. April. Jetzt buchen! Dazu gibt es 50% Ermäßigung auf alle Leihskipreise bei unserem Partner Sportkuhn in Offenburg. Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen.

Kommt Blondie zum Arzt und sagt, Herr Doktor, mir ist so unwohl. Können Sie mir nicht helfen? Der Arzt sagt, machen Sie sich mal frei. Er untersucht sie, nimmt die linke Brust in die Hand und sagt, sagen Sie mal 99. Sie sagt 99. Er nimmt die rechte Brust in die Hand und sagt, sagen Sie mal 99. Sie sagt 99. Er fährt mit ihr mit der Hand ins Höschen und sagt, sagen Sie jetzt mal 99. Sie fängt an, 1, 2, 3, 4. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Danke, das reicht mal wieder. Du, das reicht. Das ist meine Zumutung. Sofort aufhören. Schaltet ruhig auf einen anderen Sender. Maul halten. Alle mal herhören. Das ist der Power ins Wochenende. Radio Ohr. Radio Ohr. We rap. Wrestling Radio. Durch Spezial. Ja, nach der sechsten, siebten Dose Bier, da kommt er immer wieder ins Prahlen. Ihr wisst ja, wen ich meine. Al, du bist gemein. Ich habe meinem Land gedient. Ich habe Highschool-Football gespielt. Vier Touchdowns in einem Spiel. Und keiner kam auf die Idee, mich von allen Steuern zu befreien. Ja, hoffentlich. Immer, warum, dass du hier bist. Du ärgerst mich nur. Ich will nicht bei dir sein, ich will Spaß haben. Ja, das hast du, aber trotzdem. Geht's weg hier, Al. Das eine Gerät macht komische... irgendwie komische Geräusche, glaube ich, ja, Al? Was meinst du? Ich kenne das Geräusch, das sind Todesseufzer, die mache ich selbst jeden Morgen. Ja. Na toll. Ich glaube, jetzt dreht er völlig durch. The party's done. Mega stark. Er ist im Turbo-Modus. Turbo-Modus. Turbo-Stark. Las Vegas and broadcasting around the world. This is Radio. Sendung und steigern damit die dramatische Spannung. Man kann eben nicht alles haben. Doch. Alles. Bloß nicht langweilig. Too late. Sure. Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten nennt man gerade. Und die zuverlässigste Verbindung zwischen A und B nennt man Taxi Novak. Wir bringen alles und jeden ans Ziel. Egal ob Einzelfahrt, Kuriertransport oder Gruppen- und Vereinsausflüge mit bis zu 20 Personen. Taxi Novak. Mit uns sicher ans Ziel. Telefon Offenburg 73 073. Taxi Novak. Was heißt hier Spaniensblüten? Die müssten mal meinen Garten sehen. Neugestaltung, Pflege, Dachbegrünung, Teich, die Bäume, Sträucher, Beete, zauberhafte Blumen. Alles von Pflanzenzentrum Rösch in Aachen. Für blühende Gärten. Pflanzenzentrum Rösch. Aachen direkt an der A5. Hitradio Ohr präsentiert. Faul und Wattart. Bekannt durch ihren Nummer 1 Hit Changes. Live im Freiraum. Die Durchstarter aus Frankreich kommen am Freitag, 14. März, mit ihrem Mix aus House und jazzigen Grooves nach Offenburg. Faul und Wattart, live im Freiraum. Karten an allen Vorverkaufsstellen der mittelbadischen Presse und unter reservix.de. Hm.

dicke Luft? Wenn Körper schwitzen, Hände zittern, da hilft nur eins. Das ist Sicher gibt es ein Gegenmittel. Ach nee, nicht der schon wieder. Check, ja? Geil. Ganz kurz nochmal die Radarmeldungen. So, Hitradio, Verkehrs, ja, wie ist es? Kehl Goldscheuer, Hauptstrafe, Hauptstraße gegenüber dem Möbelgeschäft, Laserpistole. Also wahrscheinlich ist das schon erledigt, aber das kann ich nicht nachprüfen. Aber die ist aktiv. B3, 70er-Zone, Baden-Baden, Richtung Sandweier, auf beiden Seiten. Damals der Ruth reingemixt. Das waren die 90er und schon krass, oder? Jetzt noch zwischendurch ein paar Veranstaltungshinweise. La aus Jamaika nach La Dancehall-Star Serrani kommt heute zum Grand Opening in den Loftclub La. Dazu legen DJ Boulevard Boo und DJ Horny auf. Start 22 Uhr. Offenburg Elgersweier feiert im Bergwerk die Orbitz Party. Egal ob Trinken, Speisen oder Eintritt, mit Orbitz spart ihr bares Geld. Los geht's, 21 Uhr. Schutterwald, die Kulturkneipe Pfiffedeckel feiert ihr 10-jähriges Jubiläum von Heino bis Jimi Hendrix. Alles gibt's ab 19.30 Uhr. Morgen ein zweiter Teil des Grand Openings vom Love mit DJ Resigman. Bekannt sein Club-Hit durch sein Club-Hit Do It. Und drei weiteren DJs, 22 Uhr. Und eine Vorschau, morgen in einer Woche am 15. Die Fete. Tom und Andy, wisst ihr, die Fete mit Backslash Events sind in Offenburg, war ja morgen in einer Woche. Freitagabend. Hallo Nachtschwärmer. Also help. Es geht wegen deiner Tochter, die blonde Kelly. Wie sieht's aus? Jetzt habe ich so lange gewartet, aber jetzt kann ich nicht mehr länger warten. Gib's zu, du willst nur was von meiner Tochter, um von meinem Geld zu leben, wie meine nichtsnutzige Frau. Ja, so wird's sein. Aber wir müssen vielleicht mal Kelly fragen, hä? Vielleicht meint die was dazu. Wer ist der alte Kerl? Das bin doch ich. Ah. Ah, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Kann mal endlich einer diese Scheißmusik ausstellen? Das ist ja furchtbar. Dann drehst du doch mal richtig auf. Willkommen in der Manege des Wahnsinns. We'll be right back.

so geil. Pop Music. Die doofe Witze-Ecke. Ja, immer so um halb rum. Hans kommt aus dem Urlaub zurück. Super Stimmung, super Nachtleben, war echt geil. Seine Frau, ja, was hat der Spaß gekostet? 10.000 Euro. Oh nein, seine Frau entschließt sich, den gleichen Urlaub an der gleichen Stelle zu machen. Sie kommt zurück, er, und wie war's? Sie, super Nachtleben, und was hat's gekostet? 12 Euro. Ein Cocktail am ersten Abend. Und dann habe ich so einen Typ wie dich kennengelernt. Tja, das sind die Feinheiten, ne? Ja. Ja, darauf einen Tusch. Carry the wind by the moonlight, shadow, shadow, love, the best gone. Dankeschön, DJ Antoine. Dankeschön, Mike Oldfield. Ja, immer freitags von 19 bis 23 Uhr ist der liebe Charlie hier. Und da gibt's immer mächtig Spaß. Hallo, Leute. Und das nennt ihr alles normal? Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich, du Arsch. Genau. Die dunkle Seite der Macht. Nein! Nein! Oh nein! Mach doch endlich Musik! Das darf doch nicht wahr sein! Ja, wo geht die Party ab? Oh, jetzt habe ich einen Spezialnachtschöner aufgepasst. Attention, we start the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ja, Culture Beat Mr. Wayne, wie ihr ihn wahrscheinlich noch nie gehört habt. long as you call me time and again. Feel the presence of the aura of the man. Not to compare, lawless life for a chance. Just to touch your hand or a moment to share. Can't deny the earth that makes the one to lose themselves to the devil in a one hoping back. The simple fact is that I'm all that. And I'm always near one six of him for things without you knowing it's wrong. As if I didn't know if I know what I wanted. I want it now, I want you. Then I want a little more. Die Situation ist grausam. Was geht denn hier ab? Überraschung! Aber jetzt kommt's. Jetzt kommt die Werbung. Es gibt Kenner, die wissen, dass es im Kinzigtal ganz besondere Orte gibt. Zum Beispiel die Zeller Keramik, bekannt für das beliebte Hahn- und Henne-Motiv. Oder die Dorotheenhütte, mit edelsten, mundgeblasenen Glaswaren, sowie exklusive Marken wie WMF, Steif und Hutschenreuter. Werden auch Sie zum Kenner und erleben Sie handwerkliche Perfektion aus Tradition mit der Liebe zum Einzigartigen. In der Zeller Keramik in Zell am Hamersbach und in der Dorotheenhütte in Wolfach, wo feine Tisch- und Wohnkultur zu Hause sind. Neulich in der Personalabteilung. Frau Müller, ich hätte gern was zu essen. Bitteschön. Hier Ihr Scheck. Noch nie war Essen so günstig. Denn mit Essenschecks von Chèque du Genie sparen nicht nur Sie, sondern auch Ihr Arbeitgeber. Und wie das genau funktioniert, erfahren Sie unter www.essenmitcheck.de. Essen mit Scheck.de.

absoluter Wahnsinn. Wirklich echt Nachtschwimmer. Donna Summer. MC Hammer, New Order. Talking Heads. Und Eurythmics, alles da drin. Hier ist Nachtschwärmer Spezial. Heiß auf den Freitagabend. Freitag. Das Wochenende. Nichts für schwache Nerven. Time to be crazy. Jetzt machen wir ein kleines Martin Garrix Spezial. Dazu, ha? Da fällt einem nichts mehr ein. Ja! Hört sich cool an. Power Radio. Ladies and gentlemen, welcome. This is the sound of another 60 minutes of your favorite music. More music starts now on radio. And because that's enough for this. Heave your body to be alone. Shake your body to sing a song. DJ's on the microphone. This is the beat. Come on, come on, come on. We'll be right back. Einfach nur göttlich. Super drauf. Oh. Affengeil. Brillant. Wahnsinn. Schlag. Die volle Packung Power. Es kommt die Steigerung nach Schwelle. Yeah, yeah, yeah. Nämlich Whitney Houston und Facelove. I do it naturally.

I wanna be. We got M in the place who likes it in your face. You got G like MC who likes it on an easy beat. Flip and gum for free, she's the real lady. And as for me, you'll see. Slam your body down and wind it all around. Slam your body down and wind it all around. If you wanna be my lover, hier ist der Power-Freitag. Schwerkraftsystem schalten. Schwerkraft geschaltet. Luftdruck aktivieren. Luftsysteme aktiviert. Kontrolle 4. Alle Systeme aktiviert. Kontrolle 4 steht, alle Abwehrsysteme schalten. Getting the best around. Kraftfeld schalten. Zeig mir deine Stärke. Versuchen Sie nicht, an Ihrem Radio herumzustellen. It's time. Wir haben die Hits. Haltet euch fest. Also, Action bitte. Listen. Sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I'll watch them roll away again, yeah. Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, waiting. Nothing's gonna come my way, so I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Schon wach oder liegst du im Bett so um kurz nach acht? Auf also kaufst du jetzt die Platte, nein, du lässt es lieber. Ich bitte dich darum und stress nie wieder. Steh auf, weil die Faust sein, du lässt es lieber. Das Leben unberechenbar, so wie unsere Lieder. Wir sind beides. Das zur besten Sendezeit, unglaublich. Somebody like you. I've never dreamed that I'd lose somebody like you. Hey, 22.34 Uhr am Freitagabend. Ah, Adele, unter anderem da drin. Chris Isaac, auch super stark. Ja? Alle, die immer noch dabei sind oder sich zugeschaltet haben, welcome. Hier ist der gnadenlose Freitag. Ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Heute. Wer das nicht glaubt, das war mal wochenlang die Nummer 1. Und das passt mir jetzt ganz genau, weil das ein Instrumental ist, um noch ein paar Veranstaltungstipps durchzugeben. Heute in La, aus Jamaika nach La, Dancehall Star Serrani kommt heute zum Grand Opening in den Luftclub La. Außerdem DJ Bolivar Bu und DJ Horny. Dann Offenburg-Elgersweier. Im Bergwerk ist die Orbitz-Party heute. Egal ob Drinks, Speisen oder Eintritt, mit Orbitz spart ihr bares Geld. Schütterweil die Kultkneipe Pfiffendeckel. Pfiffendeckel feiert ihr 10-jähriges Jubiläum. Von einer bis Jimi Hendrix gibt's da alles. Morgen zweiter Teil Grand Opening im Loft nach Umbau mit DJ Rassic Man. bekannt durch sein Clubhit Do It. Einlass 22 Uhr. Und ein Vorhinweis für kommenden Samstag, nicht, für morgen in einer Woche, am 15. Also, die Fete in Weiher, Offenburg-Weiher, Tom und Andy in Backslash Events, legen nach der Phase wieder richtig los. Mit der Vira Frösch. Okay. Rofo und let's go. Auf geht's, geben wir nochmal Gas hier. Attention! Attention! Ja! Baby, whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? I'm betting you like people, and I'm betting you love a freak mode. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. When the hell done paved the road wider, there's only one flow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne, pull a damn hamstring, trying to put it on ya. Let your lips spin back around, come back around, come. Slow it down, baby, take a little look. Genau, die letzte für heute. Einer nur, da muss ich aber länger ausholen. Es war im Jahre 1987. Da war die DDR noch eingemauert. Und es gab doch viele Leute, die rüber wollten und Bekannte besuchen. Auch in Hornberg jemand. Er hat schon 10 Jahre seine Verwandten immer gesehen und hat endlich eine Reisegenehmigung bekommen. Also, dann geht er rüber nach Hornberg. Nach Leipzig. Und fragt nach seinen Verwandten. Jetzt war nur ein kleines Handicap. Der Verwandte hat mit dem Nachnamen Ficker geheißen. Es gibt, schaut ins Telefonbuch, das gibt's genug. Dann hat er also rumgefragt, hallo, könnt ihr sagen, und dann war er noch Metzger von Beruf. Können Sie mir sagen, wo wohnt hier der Metzger Ficker? Ja, kein Mensch hat's gewusst, ist einer gut mit ihm gemeint. Zwischenzeitlich hat er sich sogar ein bisschen sächsisch angeeignet. Dann sagt der Leipziger zu ihm, gut, stolz, pass mal auf. Das heißt bei uns nicht Metzger, das heißt Schlechter. Das kommt von Schlachten. Okay? Gut. Er läuft weiter in Leipzig rum, schon ganz ermattet. Kommt ein altes Mütterchen um die Ecke. Dann fragt er, nur gutste Frau, können Sie mal sagen, wo wohnt denn hier der Schlechterficker? Dann überlegt sich die ältere Frau, Schlechterficker. Nee. Hier wohnt kein schlechter Ficker. Hier bimbern alle gut. Hier bimbern alle gut. Absoluter Wahnsinn. Oh!

Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt. Als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied, sich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, ich hab zu wohl ausgemacht. Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie letztes Mal. Das sieht's aus, die Tür geht auf, du kämpfst dich durch grünen Rauch. Hier bekommt ihr, was ihr braucht, Liebe und Bass im Bauch. Ihr seid alle VIP, denn ihr seid hier bei Sie. Tanz alle, die niemals schließt, Korken knallen, Kieler fies. Greenpeace, du bist breit, sie ist süß und heiß, hier der Laden fliegt, ihr seid hier im Paradies. Der Barmann hat tausend Arme, wie der Geist bei Aladdin wir. Wir feiern keinen Baum, hier bist du auf der Bahre, liegst hier. Yeah. Schwimmen Pool, paar Bahnen, wie wär's, der Garten hat Bahama, wie schwer. Alle Mannen im Bananenfieber, alle baden im Champagner. Yeah. Ja, das war's mit Charlie 2000 bei Radio heute am Freitag. Kommenden Freitag wieder 19 Uhr. Allen ein schönes Wochenende. Al, Schuhverkäufer. Oh ja. Yes. Oh nein, das ist richtig kaputt. Al, wie sieht's aus? Tschüss, Al. Oh, du wirst mir fehlen, Charlie. Du mir nicht. Und nächsten Freitag gibt's Power, dass es kracht. 23 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Fabian Schaffer. In der Krim-Krise hat Russland der Europäischen Union für den Fall schärferer Sanktionen mit einer deutlichen Antwort gedroht. Härtere Strafmaßnahmen gegen Moskau würden nicht ohne Reaktion bleiben, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Die jüngsten Beschlüsse der EU zur Lösung des Ukraine-Konflikts seien nicht konstruktiv. Russland stört sich unter anderem daran, dass die Verhandlungen über Visaerleichterungen auf Eis gelegt werden. Wie die Antwort aussehen könnte, ließ Moskau aber offen. Außenminister Steinmeier hatte zuvor Russland noch einmal vor der Aufnahme der Krim gewarnt und weitere Sanktionen angekündigt. Die vom russischen Gas abhängige deutsche Wirtschaft ist jedenfalls nervös. Clemens Kurt, Nachrichtenredaktion. Überschattet von den Spannungen zwischen Russland und der Ukraine sind im russischen Sotschi die 11. Paralympics-feierlich eröffnet worden. Bei den Winterspielen der Athleten mit Behinderung sind fast 550 Sportler aus 45 Nationen am Start, 13 aus Deutschland. Auch die Mannschaft aus der Ukraine hat sich für eine Teilnahme entschieden, trotz der kritischen Lage auf der Halbinsel Krim. Die Paralympics dauern 10 Tage. Europas Konservative gehen mit dem Luxemburger Jean-Claude Juncker als Spitzenkandidat in die Europawahl. Juncker ging aus einer Kampfabstimmung in Dublin als klarer Sieger hervor. Er wolle der Präsident der nächsten EU-Kommission werden. Diese selbstbewussten Worte überzeugten die in Dublin zusammengekommenen konservativen Europapolitiker. 382 Delegierte gaben ihre Stimme dem langjährigen Premierminister von Luxemburg. 245